Die FDP fordert härtere Strafen für hartnäckige Arbeitsverweigerer, die Hartz IV beziehen. Nordrhein-Westfalens FDP-Chef Pinkwart sagte, wer Stellenangebote ausschlage, müsse mit Konsequenzen rechnen. Die Arbeitsagentur widersprach dem Eindruck, Arbeitslose würden zu selten Jobs annehmen. Viele seien sogar zu Lohneinbußen bereit. Die Serie der Unfälle im Olympia-Eiskanal von Whistler setzt sich fort. In einem Trainingslauf stürzte der Schweizer Zweierbob mit Daniel Schmidt und Jürgen Egger. Anschließend musste Anschieber Egger 10 Minuten lang behandelt werden. Schmidt sagte in einer ersten Reaktion, mit Sicherheit werde er in Whistler nicht mehr fahren. Nach dem Tod des georgischen Rodlers Komaritaschwili hatten besonders die Bobpiloten zahlreiche Stürze zu beklagen. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf einen ungefährdeten 4:0-Sieg über Schlusslicht Rot-Weiß-Aalen eingefahren. Außerdem unterliegt Arminia Bielefeld MSV Duisburg mit 1:2 und in der dritten Freitagspartie zum Auftakt des 23. Spieltages schlägt Union Berlin TuS Koblenz mit 3:2. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnsshow. Hallo Nachtschwärmer! Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben! 100% mehr Spaß! Da hebst du ab! Like you were, there's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Like an all-star, like a porn star, baby. Nachtschwärmer. Heute haben wir wieder alles, was das Herz begehrt. Aus dem Mekka der Party People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei ziemlich neu. Tiesto, Lowrider und Kingston. Wir haben wieder jede Stunde zwei Gewinnspiele. Schon mal, habt ihr fassend gut rumbekommen? Ich hoffe doch. Da ging's ab. Hallo Schuhverkäufer R. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Danke, das passt schon wieder am Anfang. 4, 3, 2, 1. Sound in the record group. 0 minus 1 hour and 15. Hier geht's powermäßig ins Wochenende. Come on, hey DJ! Music, please. Stereo. Eine Minute. Wow, was für ein geiles Programm, ey. Wieder. Rhythm.

Und zwar am 20. März. Söllingen-Rheingoldhalle. Das ist in der Nähe vom Flugplatz. Söllingen-Rheingoldhalle. Und dann am 17. April, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, Appenweier-Schwarzwaldhalle mit Großaufbau. Dates unter www.charlie2000.de. Wer Videos sehen will von den letzten Veranstaltungen von früher, YouTube. Und zwar Charlie2000 selbst. Das ist mein Account bei YouTube. Da müsst ihr mal drauf gehen. On the road again. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, hallo Nachtschwärmer. Dann DJ Rockhaus am 6.3. Miami Live in Stendal. Das ist wieder im Osten. Und am 4.4. Osterhammer Schwerin mit Alex Christensen, Atzen-DJs, Hausrockers Markus Gardeweg und viele mehr. Und am 30.7. ist er in der Nature One. The flag keeps flying auf der Raketenbasis Castelau. Das wissen wir ja. Auch zu sehen bei www.rockhound.de. Nachschwimmer schreibt ja auch wieder schön Mails heute. Schreibt immer dann bitte dazu, woher ihr kommt oder wo ihr wohnt. Das will ich wissen. Must be the reason why I'm king of my castle. da fällt mir ein Warmduscher. Al, grüß dich, Schuhverkäufer, wie geht's? Charlie! Na, mein Freund, wie geht's so, hä? Rat mal, was heute im Schulladen war. Das wollen wir jetzt nicht wissen, Al. So, nachdem mal, jetzt kommt das erste Internet-Gewinnspiel bei eurem Charlie. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Oh Gott, den nicht bitte. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Da ist die Frage, wie heißt diese Fernsehserie? Jetzt hört man ganz deutlich nach ein Stück weit raus. Und bitte die Lösung an studio@hitradio-ohr.de. Übrigens, zu gewinnen gibt es eine Mix-CD zur Wahl. House oder Black. Die Frage, wie heißt diese Serie? Kommt immer früh morgens. Echt, die Nachtschwimmer sind ja noch wach im TV. Also schreibt ein Mail, studio@hitradio-ohr.de. Na, wie sieht's aus? Voller Durchblick. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, liebe, gute alte Peter Schilling. Der hat die schon 3-4 Mal live auch in Appenweier. NDW-Party-Spezial war das. So, und stellvertretend für alle Blondies grüße ich die Kelly. Kelly Bundy. Blondie, hallo. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Ja. Turn this shit up. Fellas, pop some bottles. Ladies, stand on on top of shit and do the supermodel. Now if you know me, then you know I came to this bitch straight to party, not to sit with ya and take pictures all night, baby. Sorry if that's what you looking for, I suggest you better leave, cause I came here tonight to straight up party. If that's what you looking for, then I suggest you leave, cause I came in this bitch tonight to straight up party. I'm talking Vegas, Miami, New York, LA, Japan, out in London, ATL, Chi-Town. I know you understand. Put your fucking hands up, up, up. Now put your fucking hands up, up, up. I'm talking Vegas, Miami, New York, LA, Japan, out in London, ATL, Chi-Town. I know you understand. Put your fucking hands up, up, up. Now put your fucking hands up, up, up. Das ist natürlich absolute Sahne für jede Hausparty, diese Songs hier. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig.

Unser Telefon-Gewinnspiel Nachtschwimmer 0781 504 33 11. Wer 5 von den Freunden zusammen hat, ruft bitte an. Der Gewinner bekommt eine Mix-CD. Die wir kennen, Nachtschwärmer, oder? Ruft an 0781 504 33 11. Und ihr seid dabei.

die Schröders. So, und ich bin jetzt ganz auf der Höhe gelandet, und zwar in Untersmatt. Hallo Yvonne von Hitradio Ohr. Ja, wie geht's euch da oben? Was geht ab? Erzähl. Hier geht einiges ab. Also Charlie, du verpasst wirklich was, dass du im Studio bist und nicht in Untersmatt bei uns. Wir wollten mit den Leuten hier hochfahren und sozusagen eine Prä-Ski-Party für die Hitradio Ohr Pistengaudi feiern. Und wir haben hier schon Luftmatratzen-Slalom veranstaltet. Oh. Bist du schon mal mit einer Luftmatratze auf dem Hang runtergesaust? Nee. Da hast du aber auch wirklich einiges an Spaß verpasst. Also die Leute, die haben sich da einiges einfallen lassen. Zum Beispiel habe ich welche gesehen, die zwei Luftmatratzen mit Packpapier aneinander geklettet haben, um dann besser den Hang runterzukommen, um natürlich auch die optimale Zeit zu erreichen. Denn es ging natürlich um verdammt attraktive Preise. Also wir hatten hier schon wirklich sehr viel Spaß und jetzt wird gefeiert ordentlich, wie ich das gehört. Das hätte ich sehen wollen. Ja, also das nächste Mal bei der Hitradio Pistengaudi musst du auf jeden Fall dabei sein. Muss ich und alle dabei anderen Hitradio-Ohrhörer natürlich auch. Genau. Okay, das war's? Das war's eigentlich. Dann schon, viel Spaß noch da oben. Ja, tschüss. Wolfgang Ambros. So, Nachtschwimmer. Luftmatratzen und so weiter. Haben wir jetzt vergessen, hier noch den Gewinner reinzunehmen. Leute, ruft nochmal an, wegen dem Gewinnspiel gerade eben. Richtig schön. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. spitzenmäßig. Call on me. 22:15 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Kelly. Hallo Blondies. Ausgerechnet in diesem Song muss ich jetzt Blondinenwitz erzählen. Aber es ist Zeit. Warum steht eine Blondine im Hamburger Hafen und wirft Steine ins Wasser? Ganz einfach. Weil da ein Schild steht, da steht drauf, Deutsche Werft. Oder warum mögen Blondinen Schiebedächer am Auto? Ganz klar, das gibt mehr Beinfreiheit. Oder noch einer? Warum bekommen Blondinen kein AIDS? Ja, Viren haben auch ihren Stolz. Die doofen Witze. Na, einen muss ich noch bringen. Einen. Bitte, bitte noch einen. Na, die dicke Blondine steht vorm Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Antwortet der Spiegel. Geh mal zur Seite, ich kann nichts sehen. Geh mal zur Seite, ich kann nichts sehen. Geh mal weg da. Mach Platz. Ach, das ist ja nicht normal. Hier geht ins Wochenende, Nachtschwärmer. Ruhe. Komm, gib dem mal einen Keks, dass er aufhört. Das Internetgewinnspiel hat gewonnen Jörn Krieger aus Dietenhofen. Das muss in Bayern sein. Aha. Oh, wir kriegen wieder jede Menge Mails nach Schwärmer. Hey Charlie, er freut sich, dass die Sendung läuft. Danke an die zwei netten Mädels, die diese tollen Flyer auf dem Bühlertaler Fastnachtsumzug verteilt haben. Ah, daher weiß er es. Er will die zwei Mädels auch gleich grüßen. Weiß leider ihren Namen nicht. Und zwar hat er geschrieben, der Werner Holger. Be sure to wear some flowers in your hair. Hear the sound. Nächster Absender Ramazzotti. Er wird wissen, warum er diesen Namen hat. Hallo ihr drei Hübschen. Rama ist wieder von der Party. Grüß bitte die junge, bildhübsche Blondine aus Kleinsteinbach. Sie soll sich bitte melden. You're gonna meet

brauchen Bass. Wir haben Bass. Habt ihr auch Bass, Nachtschwärmer? Hoffentlich. Studio@hitradio-ohr.de. Also, was gibt's? Schuhverkäufer, was gibt's? Rat mal, was heute im Schulladen war. Na, was wird denn schon gewesen sein? Du hast wieder Stress gehabt, ne? Aber erzähl mir mal was von deiner Familie. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Das ist richtig. Peter Wackerl ist das. 22.35 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Ah, ich schalte mal ganz leise hier ins Schlafzimmer zu Errol. Nur ein Quickie, Errol. Oh, Pink. Oh, bitte, Schatz, nur ein Quickie. Ich verspreche, danach werde ich sofort schlafen. Also gut. Oh. Aber beeil dich, ich hab nämlich noch. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend.

Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise. Jetzt geht's los. Und schon geht's los. Ja! Jetzt kann es losgehen, Freunde. Jetzt kommt unser Gewinnspiel und wir gehen etwa 10 Jahre zurück, musikalisch. Stop. 22.52 Uhr. Unser Gewinnspiel läuft, unser Telefon-Gewinnspiel. Das sind alles Top-Songs, die vor 10, 12 Jahren mal ganz dick drin waren, Nachtschwärmer. Unser Gewinnspiel nach Schwerber. 0781 504 3311. Ruf doch bitte an.

Überraschung bin ich jedes Jahr hier. Ich hab den Arsch im Wasser und im Sonnenbrand. Hab die Füße im Eimer und mein Eis liegt im Sand. Ja, sowas kommt schon mal vor, auch beim König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Hab den Arsch im Wasser und im Sonnenbrand. Hab die Füße im Eimer und mein Eis liegt im Sand. Ja, sowas kommt schon mal vor, auch beim König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Da hebst du ab. Nacht, da hat gerade er hat gerade lachen müssen. Aber dir wird das Lachen gleich noch vergehen. Schuhverkäufer, what's up? Übrigens der Gewinner von uns im letzten Internetgewinnspiel. Nikolai Hartmann aus Offenburg. Gratulation. Nachtschwärmer. L, hast du schon gesehen? Wir haben hier eine blonde Assistentin, ne? Was sagst du dazu? Nein, im Ernst, ihre Möpsen sehen auch so aus, als wüssten sie nichts von der Schwerkraft der Erde. Aus der wird immer frecher, der Kerl. Gehen wir nochmal richtig Gas hier. Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Freestyle flow, I'm here to go and to let you know. Absoluter Pflicht. Absolute Pflicht bei Charlie. Ja? So, jetzt haben wir mal erstmal ein paar Mails durch, die alle gemeldet haben, woher die überall herkamen. Mainz, Tuttlingen, Solingen, Rindheim, Karlsruhe, Rindheim, Bürstadt, Hessen, Karlsruhe, Rindheim, Lörrach, Schapach, Dietenhofen, Finkenbach, Oberweier, Gaggenau, Gingenbach, Herbolzheim, Friesenheim, Ettlingen, Spessart, Rentchen, Ottenhöfen, Bühlertal, Heidelberg, Heilbronn, Saarbrücken, Bixbach oder Bernbach, Rastatt, Offenburg natürlich, Schwanau, Ottenheim, Bruchhausen, ist bei Ettlingen, Rheinstetten, bei Karlsruhe, Durmersheim, Berlin, Leonberg, Rheinau, Kabelrodeck. Ah, da grüße ich übrigens alle, da war ich am Samstag. War eine super starke Party. Stuttgart, Appenweier, Elsass, Nagold, Tiengen, Freiburg und Bruchsal.

DJ Rockhound ist auch unterwegs am 6. März. Miami Live in Stendal, das im Osten. Am 4. April Osterhammer Schwerin mit Alex Christensen, Atzen-DJs, Hausrockers Markus Gardeweg und viele mehr. Und am 30.07. ist DJ Rockhound auf der Nature One. Da legt er auf. Das Thema dieses Jahr, The Flag Keeps Flying. www.rockhound.de, da gibt's mehr. On the road again. Hey, wanna party? Are you ready to party? Here we go. Party 10. Party 9. Party 8. Party 7. Party 6. Party 5. Party 4. Party 3. Party 2. Party 1. Now! Let's party! Here comes... Metallica für Nachtschwärmer. See you. was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Nein, keine Leitung frei machen. Keine Leitung. Jetzt kommt das Internet-Gewinnspiel. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. So, in diesem Spezialmix sind zwei Interpreten gesucht oder werden zwei Interpreten gesucht. Und das schreibt ihr bitte an studio@hitradio-ohr.de. Vergiss bitte nicht zuzuschreiben, dazu zu schreiben, woher ihr kommt. Wisst ihr das, Nachtschwärmer? Zwei Interpreten werden gesucht. Es gibt eine Mix-CD zu gewinnen. Und zwar aktuell 70 Minuten lang. studio@hitradio-ohr.de schreibt. angehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin-Tour. 21 Uhr. Ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert. Sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, doch jetzt ist das machtvoll. Gewalt ist euch gegen Gewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Oder hast du da auch wie so oft einfach nicht genau zugehört? Es ist so vor mir und wir sind ganz allein. Keiner kann dir helfen, keiner. Ich war nur noch auf dich ein. Immer mitten in die Fresse rein. Smash hit! This beat is fresh. machen wir spezial, hä? 23.39 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Das ist meine siebte Sendung heute hier. Da ist immer einer dabei. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das bin ich. Ja, ach so, ja. Al. Wie sieht's aus, Al? Ich heiße Bundy. Wann hat dir mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Wartet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ja, genau. Ganz genau, Peck, du dumme Nuss. Mama mia, sind das Zustände bei denen, ha? Da wundert es einen, wenn der Sohn nichts wird. Ist es da ein Wunder, dass ich die Zuneigung lockerer Barfrauen suche und mir Pornofilme reinziehe? Nee. Das wundert mich nicht. Jetzt machen wir erst kurz eine kleine Werbung und dann kommt unser nächstes Gewinnspiel. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Ja, genau. Du, Opa, ich eigentlich nur einmal im Jahr Geburtstag? Warum fragst du? Na, weil Himmler das ganze Jahr Geburtstag hat. Tja, Himmler feiert dieses Jahr auch sein 50-jähriges Jubiläum mit vielen tollen Angeboten. 50 Jahre Qualität und Service rund um Fenster und Türen. Himmler, Fenster und Haustüren in Schutterwald. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Planen Sie Ihren Urlaub gleich mit den Experten. TUI Reisecenter in Laa im Arena Einkaufspark und in Offenburg in der Hauptstraße 83. TUI Reisecenter, damit Ihr Traumurlaub Wirklichkeit wird. Tauschen Sie doch Ihre gesammelten Orbits gegen ein Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn oder einen Gutschein für den Gutachtag inklusive Feiereintritt Vogtsbauernhöfe, Park mit allen Sinnen und Schwarzwaldrodelbahn. Alle Orbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Der Berg ruft! Am 19. Februar zur Hitradio-Oberpistenparty im Skizirkus Unterstmatt und der vielleicht ersten Weltmeisterschaft im Luftmatratzenslalom. DJ Uwe Carsten. Die legendäre Hitradio-Ohr-Abregie-Maschine befeuert die Pisten mit den besten Hits der Wintersaison. Testski und Snowboards, ein Freestyle-Contest, Schneebars und Überraschungen warten auf alle Wintersportler. Der Berg ruft! Die Hitradio-Ohr-Pistenparty am 19. Februar ab 18.30 Uhr im Skizirkus Unterstmatt. Kein Möbelhaus hat das, wonach ich suche. Fahren Sie auf die B36 Richtung Kehl. Nehmen Sie die Ausfahrt Kork. Fahren Sie direkt zu Wohnart Peter Lutz. Hier finden Sie funktionale und ausgefallene Markenmöbel mit erstklassiger Beratung. Wohnart Peter Lutz in Kork bei Kehl. Danke, Navi. Abgefahrene Action. So, macht schon mal unser Gewinnspiel. Es kann wieder losgehen. Wow. Seid ihr mit dabei? Das ist der Wahnsinn. Seid ihr bereit für die dritte Runde? Ja. Ich bin dabei, ja. Los. Na dann los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und voll Schub. Hey, ciao amici, buonasera a tutti. Benvenuti al Lido SWG. Stasera un microfono il grande NINO che vi presenta il nuovo Italo Dance Mix. E adesso passare le parole e iniziamo con Fanfone, Happy Station. immer, das ist unser Telefongewinnspiel. Und wer jetzt dann 500 Reden zusammen hat, ruft bitte an 0781 504 33 11. Spezial 0781 504 3311. Ruft an, wenn ihr 5 in der Breiten zusammen habt. So, jetzt muss ich ein paar Mails vorlesen. Nach Schwemmer. Wir feiern gerade von Martin den Geburtstag und hören dabei Hitradio Ohr über die nördliche Sendestation, über die nördlichste Sendestation Deutschlands. Christian, Bea, Milli, Bibi, Caro, Manuel, Cindy und Christoph wünschen Martin alles Gute zum Geburtstag. Apropos Geburtstag. Bandis, Peggy. Also wenn ich Geburtstag habe, dann geht aber was ab, oder? Schminkst die ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Was? Wie? Vielleicht hat er keine Freunde, die es uns sagen. Unverschämtheit. Das Gefrache. Nächstes Mail. Hintergrund läuft immer noch das Gewinnspiel. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass es in noch 2 Stunden geht und ich nur noch ein Bier zu Hause habe. Wow. Heinz Baum. Und die Tamara und Gudrun aus Rentchen haben geschrieben: Hallo Lieben im Studio. Es ist wieder klasse heute. Will noch ein paar Grüße loswerden. Kex, Rocky, Charlie, Silvia, Manu, Ben und Mario. Manuel aus Ottenhöfen grüßt ganz herzlich Tami und Jana aus Rentchen. Mario und Vinny aus Waghäusel. Sabrina, Christian und mich hier. Danke. Hallo, ich bin's, Timo Appel aus Herbolzheim. Grüße alle Nachtschwärmer, Erwandi und die Oberweiher in Klammer Friesenheim. Möchte meine Freundin und seit dem 15.02.2010 meine Verlobte Isabel grüßen, die ich über alles liebe. Sascha aus Mainz. Wir grüßen dich von den Sandhasen in Rindheim nach Offenburg, Karlsruhe-Rindheim, Stadtteil von Karlsruhe, an den Mörscher Ofenröhrle im Radiostudio. Maren Ruf und Daniel Wächter. Haben wir hier Hacke. Hab ich einen Haufen Mail hier im Nachtschwärmer, das ist abnormal. Hallo mal wieder, Gruß aus Heidelberg. Ich liege hier erkältet und höre Radio. Könntest du mal einen Latin-Mix reinhauen? Lörsch Matthias. Hallo Charlie, ich habe heute Geburtstagsparty. Wir hören dich über Webradio. Viele Grüße aus Saarbrücken, Bexbach, Gerald und Ramona. Und das wäre immer laut. Ja, das ist ganz wichtig. Er hört es laut. Immer noch ein Gewinnspiel im Hintergrund. Ruft an. Bitte. Das sind die Italo-Spitzenhits aus alten Tagen. Ihr macht wieder ein super Programm. Dankeschön. Wir sind da. Die letzten Jahre im Fun Factory in Aachen. Markus Gonzer, die Jean-Partys gemacht haben. Wow, aus dem Schwurbeland. Jedes Jahr, wenn wir da waren, er hat immer die Schaumpartys da gemacht. Aha. Und das Licht war einfach geil. Fun Factory, ja, das wissen wir. Wir grüßen auch unserem Lager, die Wildberg, in Wildberg bei Nagold. Von Seeburg. Okay. Letztes Mail. Ich bin gerade aus über 500 Kilometer zu meinem neuen Wohnort gefahren. Nach Tingen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Die Stimme kenne ich doch. Habe ich doch den Kult auf MC damals von Radio Ladies First gehört. Freue mich, dass es sie wieder gibt. Wunderbar. Steven, grüße dich. Also nach dem Mal, wer es jetzt nicht zusammenkriegt, ja, der schafft's nie, oder? Ha? Action ist Freitagabend. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. Echt stark. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. Freitags. Let's go! David Guetta Spezial. Ich flipp gleich aus hier. Ja, auch so wie ich. Wahnsinn. 0 Uhr 10. Das ist die richtige Nachtrammer-Zeit. Und jetzt kommt mal kein Blondinenwitz. Heißer Sonntag. Plötzlich wird der Hühnerschlag aufgerissen. Der Hahn rennt raus, stürmt über den Hof und kräht ganz laut. Ich habe mich geirrt, ich habe mich geirrt. Gleich darauf kommt eine Ente rausgewatschen und schreit ganz laut. Das macht doch gar nichts, das macht doch gar nichts. Das macht doch gar nichts. Ja, ist schon gut. Produziert von David Guetta. Was produziert er nicht? Alles, was der angreift. Wird ein Erfolg. Wird ein Hit nach Tremor. Er ist ja nominiert für 3 Grammys. Mit Recht. So, der Gewinner unseres Internetgewinnspiels kommt aus Frankreich. Emineka Fabrice, eine Lady aus Bootsheim. Ich denke mal, das ist in der Nähe von Straßburg, oder? Montag, Dienstag, Mittwoch. Sprach er mich an. Er war betrunken und er roch nach Schweiß. Er sagte, Junge, hör mir zu. Da gibt es etwas, das ich besser weiß. Die Emanzipation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig klafft. Und was ich dann hörte, was mich total empörte, es wiederzugeben, fehlt mir fast die Kraft. Er sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haul gern. Manchmal, aber nur manchmal, Frauen ein kleines bisschen Hauer gern. Ich sagte, lass mich in Ruhe, ich hör dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffenes Macho-Schwein. Das hörte er nicht gern, er fing an mir zu zerren. Kurz darauf fing ich mir eine ein. Er schrie, stell dich nicht blind, du bist doch kein Kind.

Nachtschwärmer. Ich habe wieder intensive Gespräche mit meinem Freund und Schuhverkäufer Al Bundy. Al, komm, aber das gehört nicht hierher. Das ist schon mehr diskret, oder? Hey, du Charlie, ich denke gerade drüber nach, was du eben gesagt hast. Ich muss nicht gleich schlafen nach dem Sex, ich will gleich schlafen. Ich bin froh, wenn's Licht aus ist. Eben, was kannst du für Erfolge vorweisen, ha? Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, das ist das Einzigste. Auf dem Mekka der Party-People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Hit Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Ich habe Zeit und Hit Radio Ohr. Dinge zu ignorieren, nicht von vorn, von hinten, von unten und oben. Die üblichen Dinge sind für heute verboten. Ich zeig dir alles, es gibt kein Tabu. Wenn du dich traust, bist du mein Rendezvous. Ich will doch nur der Dance-Charts. Rockstrom, tanzen. Yeah. It's a natural grace of watching your life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. freshly placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. Sind wir wieder da. Und Schnitt. Kids, Phantom der Oper, König der Löwen, Herr oder Mamma Mia. Bühne frei für die erfolgreichsten Musical-Hits aller Zeiten. Hitradio Ohr präsentiert die Nacht der Musicals. Am 11. März 2010 in der Oberrheinhalle in Offenburg. Die Stars der Musical-Szene live on stage. Jetzt Tickets sichern an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Nacht der Musicals. Die erfolgreichste Musical-Gala. Hitradio Ohr ist einfach näher dran an unseren französischen Nachbarn. Bei uns hören Sie Veranstaltungs- und Ausflugstipps für das Elsass. Unser Veranstaltungskalender für Frankreich. Jeden Donnerstag gegen 8.45 Uhr und 14.45 Uhr. Und am Mittwochabend bei Radio Bienvenue. Mehr erleben mit Hitradio Ohr und dem Museum Wirth in Erstein. Dem Ausflugsziel für Kunstliebhaber gleich hinter dem Grenzübergang Schwanau. Jetzt mit der Ausstellung Im Schatten der Wörter. Tusche und Aquarelle von Gao Jingyan und Günter Grass. Das Warten hat bald ein Ende. Das Nachterlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative. Bald nur in Aachen. Yeah.

we'd still be friends. Then we made a true love. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams, but na schau mal, jetzt geben wir nochmal richtig Gas kurz, ha? Mami, du tac como el bite a la plancha. Du sabes como. Pitbullen featuring Nicole Scherzinger. Sie ist ja wieder solo, ne? Die Nicole Scherzinger. Ja, wünsche ich allen noch eine schöne Woche. Schönes Wochenende. Und wir hören uns wieder kommenden Freitag ab 19 Uhr. Uhr, wie komme ich auf 19 Uhr? Ja. L. Da bringt mich wieder ganz durcheinander, der Schuhverkäufer hier. Was ist denn los? Rat mal, was heute im Schuhladen war. Das interessiert überhaupt kein Mensch, Al. Ich kann es einfach nicht glauben. Was jeder denn? Blöde Arsch in der Welt macht Kohle. Aber du nicht. Damen und Herren, grüezi miteinander! Radio Ohr! Einfach mehr dran. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey! I Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Smash hit! Give me some. something to dance to. Unser letzten Geheimtipp, Ida Ekberg aus Schweden. Nein, Engberg aus Schweden. Smørrebrød und so weiter. Nach dem Skandal beim Bau der Kölner U-Bahn wird nun auch die ICE-Trasse München-Nürnberg untersucht. Dabei soll geprüft werden, ob Anker zur Stabilisierung korrekt eingebaut wurden. Zudem besteht der Verdacht, dass Bauprotokolle gefälscht wurden. In Köln hatte die Staatsanwaltschaft heute Räume der Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen durchsucht. Auch hier ging es um die Frage, ob die stabilisierenden Anker beim Kölner U-Bahn-Bau gegebenenfalls falsch oder gar nicht eingebaut wurden. Beim Streik der Lufthansa-Piloten werden ab Montag voraussichtlich 2/3 aller Flüge ausfallen. Im Schnitt absolviert die Lufthansa inklusive Regionalflüge rund 1.800 Flüge pro Tag. Mit